Ich würde sagen, ich fange gleich an. Haben Sie noch was zu reden? Noch einen Wunsch? Entschuldigung, was ist Naruto? Irgendwas zu sagen? Wir grüßen alle zusammen, Philipp. Hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast im Juni 2014. Wir haben wieder einen pickepackevollen Podcast, voll mit allen möglichen News aus Deutschland, wie immer mit einer spoilerfreien Zone und dem berühmt-berüchtigten Japan-Teil. Weil ich so ungern mit mir selber rede, habe ich ein paar Leute eingeladen, die mit mir heute diskutieren und die News abarbeiten. Ich begrüße Marcel, der mit mir heute moderieren wird. Ja, hallo, ich bin mal wieder dabei. Mit dabei ist auch der treue Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Ebenfalls kein Schweizer Käse, Clemens. Ja, seid gegrüßt. Und unser nun zum Standard-Colin-Cast Mitsprecher geführten Colin-Castler Bianca. Ja, hallo, ich fühle mich geehrt, dass ich jetzt immer bei euch dabei sein darf und dass ich eure neue Frauenquote bin. Ja, genau, top offiziell dabei. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit unseren Deutschland-News. Diese fallen wie gewohnt ein wenig rar aus. Dennoch haben wir etwas für euch, nämlich kam am 11. Mai der Colin-Cast zum Pinkelstein-Colin-Sonderband heraus. Und dieser Sonderband an sich erschien am 2. Mai. Ich würde sagen, wer einen Einblick braucht über den Colin-Cast, über den Band, über Inhalt, Äußeres und Verarbeitung, der wird sich in unserem Colin-Cast sicher wohlfühlen. Ich denke, ob sich die 9,99 € lohnen oder nicht, das findet ihr alles raus in unserem 73. Colin-Cast zu Kickenkleid Colin. Am 25. Mai erschien dann endlich eine offizielle Meldung von Kase, nämlich hat man angekündigt, dass der 17. Film, Detektive auf hoher See, im September bei Kase erscheint. Nämlich am 26. September haben wir die große Ehre und können uns auf ihn stürzen. Ja, tolle Sache. Ich würde sagen, teils ein wenig früh. Also ich habe ehrlich gesagt mit der Ankündigung etwas später gerechnet, nachdem es in den letzten Jahren auch leider ein wenig zurückgegangen ist. Was sagt ihr zur Ankündigung? Wie sehr freut ihr euch? Also ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, aber es kann ja wie immer noch sein, dass das Ganze verschoben wird, ja, so wie es in den letzten Jahren auch schon oft passiert ist. Und dann kommt der Film doch eben im November raus. Aber wollen wir es mal nicht hoffen und freuen uns schon mal auf September und darauf, dass der Film sogar vorab auf der Konichi gezeigt wird. Ja, in der Tat. Also tatsächlich, die Filme 14 und 15 hatten und 16 dann auch, hatten ziemlich starke Schwierigkeiten. Bei 14 sollte erstmal nur die Blu-ray später erscheinen, dann erschien auch die DVD später. 15 kann ich nicht mehr genau sagen. Und 16 erschien dann auch um 3 oder 4 Tage später. Wie Bianca angedeutet hat, vom 12. bis zum 14. September findet in Kassel die Konichi statt. Und dort kann man den 17. Detektiv-Conan-Film Detektiv auf hoher See kaufen. Ja, wenn das kein guter Deal ist. Ja, da überlegt man sich doch schon mal, ob man nicht der Konichi einen Besuch abstattet. Ja, die Überlegung habe ich auch schon an den Schritt nehmen lassen. Allerdings muss ich da leider arbeiten. Ich bin so verhindert, dass ich da definitiv nicht hingehen kann. Wobei, arbeitsbedingt, ja. Wie steht ihr denn zu dem Titel an sich? Es ist jetzt Detektiv auf hoher See der offizielle Titel. Oh, Olli, ich bin so froh, dass du darauf angesprochen hast. Die offizielle japanische Übersetzung wäre ja anscheinend ein Detektiv auf hoher See. Cassie hat auch noch in ihrer allerersten Meldung ebenfalls ein mitverwendet. In ihrer neuen Meldung zum 17. Film in dem Newsletter hat man auf das ein einmal verzichtet und auch im noch nicht finalen Cover, also man muss betonen, es ist noch nicht final, noch nicht finalen Cover fehlt ebenfalls das ein und es wird abermals nur auf Detektivkonnen auf hoher See verwiesen. Ja, ich denke mal, jetzt spielt keine so große Rolle, vor allem da das Japanisch an sich ja unbestimmt ist. Das heißt, okay, man kann das theoretisch auch als Plural interpretieren. Eine? Also ob jetzt das eine davor ist oder nicht. Man könnte auch sagen, Detektive auf hoher See. Ach so, meinst du es? Ah, oh. Detektive auf hoher See. Und woran hast du es dann festgemacht? Oder woran macht man fest? Eine? Oder macht man es überhaupt fest? Ja, kann man es festmachen? Also ich habe den Film selbst noch nicht gesehen. Ah, also man kann es anhand des Textes, anhand des Titels gar nicht festmachen? Ja, also ich würde von Grund auf erstmal von Singular ausgehen, Einzahl. Okay, sonst interessant. Man würde vielleicht, um es zu klarifizieren, noch ein Tachi, also Tante-Tachi oder so Anhänger war. Okay. Das ist ganz gut gemacht, so ja. Dann noch ein paar Infos zum Film an sich. Es gibt natürlich wie immer eine DVD und eine Blu-ray-Disc. Die DVD am Anfang auch abermals als Limited Edition im Pappschuber und mit 20-seitigem Booklet. Dieses wird auch der Amaray Blu-ray beilegen. Ebenfalls nicht ganz unwichtig oder auch noch unwichtig. Eine FSK-Einstufung ist noch nicht vorhanden. Wir rechnen damit, also 12 Jahre wird es wohl sein. Vielleicht im Glücksfall 6 gab es ja den zweiten Film, der war ja der, mit 6 Jahren freigegeben, nicht wahr? Ja. Ja, komischerweise. Obwohl da 14 Morde stattfinden. Ja. Komisch, ja. Ansonsten, mehr Informationen habe ich nicht. Außer, dass es noch keine gibt, so quasi. Und ja. Also 12. bis 14. September in Kassel auf der Konnichi kaufen oder aber ab dem 26. September 2014 auf DVD und Blu-ray regulär erwärmen. So, und das war's leider auch schon mit den Deutschland-News, die wir haben. Allerdings geht es dafür umso schneller in die spoilerfreie Zone hinein. Wir hatten nämlich ein Gewinnspiel am Laufen. Dieses haben wir mit EMA und Kase gleichermaßen veranstaltet. Und es war somit auch unser wertvollstes Gewinnspiel aller Zeiten. Es gab eine DVD und eine Blu-ray zum 16. Film Der 11. Stürmer. Aber auch zweimal den Detektiv-Conan-Sonderband Kick It Like Conan zu gewinnen. Ja, das Gewinnspiel ist vorbei. Wir hatten 291 Kommentare zu verzeichnen. Das ist, denke ich, auch ebenfalls ein Rekord. Die Gewinner wurden benachrichtigt. Die Gewinner haben ihre Gewinne vielleicht schon erhalten. Die Gewinne wurden versandt. Daher sage ich, viel Spaß mit den Gewinnen. Ebenfalls spoilerfrei, die besten Partner Nummer 7, Showdown im Theater, das Let's Play von Marcel. Marcel, was möchtest du uns sagen? Ja, nicht genauso wie das Gewinnspiel vorbei ist, ist auch jetzt das Spiel vorbei, beziehungsweise beendet. Okay. Kann man auch gleich mal so anschließen. Ja, gut. Und ich denke, da sind jetzt keine großen Überraschungen am Ende. Es gab noch ein schönes, langes Outro. Und ich habe dann auch schon ein nächstes Spiel im Auge, was, denke ich, etwas interessanter wird, weil da der Täter auf keinen Fall so klar ist wie bisher. Okay, und für was für eine Konsole ist das dann? Das ist nochmal für die PlayStation, das hat mir auch sehr gut gefallen. Auf die PlayStation 1 wieder? Videos und genau. Okay, dann freuen wir uns auf dein neues Projekt rund um das Detective Conan Let's Play. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Beziehungsweise, ja, doch, wie es weitergeht, mit dem neuen Spiel dann. Gut, am 17. Mai fand aber auch der Japan-Tag in Düsseldorf statt. Das Conancast-Team war in Form von Philipp und mir vertreten. Viele Conancast, also dann kam es noch die Conancastlerin Bianca. Genau. Den Ex-Conancastler Chris. Dann haben wir viele Conan-Forum-User dabei. Ich glaube, einer vom Wiki war auch dabei. Und ich muss sagen, es war ein voller Erfolg. Zum User-Treffen waren wir etwa 25 Leute, die sich angetroffen haben, mitten im Hauptbahnhof und eine Atmosphäre, die mir sehr zugesagt hat. mit Menschen, die ich gerne wieder gesehen habe, gerne von gerne ganz neu mal gesehen habe, die ich noch nie gesehen habe. Von daher, es war ein echt toller Tag. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, auch gegenüber des eigentlichen Japan-Tages am Rheinufer Gras, auch an einer hübschen Pizzeria wieder, sowohl vor als auch genau. Während des Japan-Tages. Ein paar Konbände habe ich mir gegönnt, 80 bis 83. Es war, denke ich, ein voller Erfolg, oder Bianca? Ja, dem kann ich zustimmen. Also wir haben ja auch endlich das erste Mal unseren Techniker Python getroffen. Wir haben super viele nette Leute aus dem Forum getroffen. Wen du vergessen hast zu erwähnen, Sarah, die Ex-Conning-Castlerin, war nämlich auch noch da. Ah ja, auch Ex-Conning-Castlerin, ja. Genau. Stimmt. Ja, 23 oder so waren wir bereits am Anfang, am Hauptbahnhof. Dann, also 24 habe ich gezählt. Ah ja, genau. Dann haben wir uns alle getrennt und später wieder zusammengefunden auf der Wiese, um uns das Feuerwerk anzugucken. Wobei ich da leider nicht mehr da war, weil ich einen Zug kriegen musste. Aber wir hatten Spaß. Richtig, ja. Am Ende waren es sogar fast wieder 15. Das hat mich eigentlich gesagt sehr erstaunt. Also 10, 1, 2, 3, also es waren über 10, ja, definitiv. Also, wow. Normalerweise ist es abends immer etwas ruhiger. Letztes Jahr waren wir nicht so viele von der Community am Feuerwerk. Jedenfalls nicht beisammen. Upsala, da fällt mein Nintendo 3DS-Spiel herunter. Warum macht es das? Ich weiß es nicht. dennoch gehen wir weiter im Plan. Es hat ein Wort zum Sonntag stattgefunden. Es wurde ein Wort zum Sonntag veröffentlicht. Auf Wiedersehen, Subaru Okia. Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Ja, das war ja Philipps Lieblingscharakter. In der Tat, ja. Was zu geschrieben, nicht? Was sagt ihr denn zu Subaru Okia? War das ein Charakter oder ist es ein Charakter, der auch euch viel Beliebtheit entgegenbrachte? Was heißt Beliebtheit? Also er war leider selten da. Deshalb konnte man an sich so nicht sehr viel Sympathie zu ihm aufbauen. Aha. Das ist zumindest meine Meinung. Viele andere das darf haben, ihn gerne sein. Genauso, haben ihn natürlich genauso verehrt. Das stimmt, ja. Schon schade, dass er weg ist. Also man hat ihn schon in sein Herz geschlossen. Aber das ist auch die Frage. Ist er jetzt ganz weg oder nicht? Ich weiß es selber nicht. Ja, man weiß es nicht. Ja, also ich würde einfach nur mal sagen, liest einfach nochmal den Titel und denkt an Wiedersehen. Ja. Ansonsten finde ich den Charakter an sich auch echt interessant. Ich sehe ihn sehr gerne, weil er etwas Besonderes hat und ihn von anderen Charakteren unterscheidet. Eine gewisse Aura kann man hier an dieser Stelle aussagen. Und ich freue mich dann, ihn hin und wieder mal anzutreffen und neue Facetten kennenzulernen, die man vielleicht noch nicht so kennt. Olli, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich bin Okia jetzt auch nicht abgeneigt. Er kam ja damals sozusagen als neuer Charakter in den Manga hinein und man wusste halt nicht, wer ist er, gehört er zur Organisation oder nicht. Und im Laufe der Zeit haben wir viele spannende Fälle mit ihm erlebt, haben auch gesehen, dass er schlussfolgerungsmäßig mit Shinichi mithalten kann, dass er sehr gute Kochfähigkeiten hat und hat sich Professor Agasa als ein sehr pflichtbewusster Nachbar gezeigt. In der Tat. Ich frage mal in die Runde, fällt euch spontan eine Art Lieblingsfall mit Subaru Okia ein? Meine wäre der am Meereshornfelsen, wo er auch Alhaibara auffängt oder den Täter von seiner Flucht abbringt mit seiner 0,12% Quote, die natürlich frei erfunden war. Ja, genau, den Fall hätte ich jetzt auch genommen. Mhm. Das ist so ziemlich der, an den ich mich am meisten erinnere. Ja, ein sehr eindrucksvoller Fall. Ja, das ist auch einer der wenigen Fälle, wo er so ein bisschen sehr aktiv wird. In den meisten anderen steht er meistens nur so grinsend im Hintergrund, zum Beispiel bei dem Papierfliegerfall am Anfang oder bei dem Fall in der Bank. Da steht er einfach nur so rum und er guckt mysteriös und lässt vielleicht mal einen mysteriösen Spruch ab. Aber da zeigt er echt mal seine Kampfkünste, stimmt. Das gefällt mir auch sehr. Ja, an welchen Fall ich mich noch erinnere, ist der mit den zwei Entführern und Professor Agasa. Da Ist vielleicht auch nicht so herausragend, aber an dem habe ich mich nun mal erinnert. Und ja, also Subaru Okiya ist immer gern gesehen. Und der Fall bei den Meereshornfelsen, wenn ihr euch noch erinnert an das Konnen-Café, ist ja auch der einzige Fall, an dem das Opfer durch Dehydration gestorben ist. Ja. Ja, es gibt schon so einige Fälle, die wir mit Okiya erlebt haben. Also da kommen doch so im Nachhinein eine Menge zusammen, auch wenn er immer nur kurzen Auftritt hatte. Okay, also ich merke, also den Fall von Clemens jetzt, ich muss sagen, den habe ich jetzt kaum noch in Erinnerung. Dennoch schreiten wir jetzt weiter zu einem weiteren und letzten Teil unserer spoilerfreien Zone. Nämlich wurden die 20 erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten ermittelt. Detektiv Conan ist auf Trommelwirbel Platz 6 gelandet. Eine stolze Zahl, eine stolze Platzierung, oder nicht? Ja, Also, ja, bei der Anzahl der Mangas nicht anders zu erwarten, dachte ich, hier so viele Bände wie diese Reihe hat, ist das natürlich normal. Und sie hat auch viele Fans weltweit. Obwohl es da auch andere Mangas gab, die, glaube ich, kürzer waren und noch beliebter. Aber ich bin schon, ja, stolz. ja, ich persönlich fand schade, vielleicht ist mein bisschen vor. Ich fand es schade, dass zum Beispiel kein Takahashi-Werk dabei war. Also Ranma 1/2, Inuyasha, das sind so Dinge, die ich dachte, die müssten noch auf jeden Fall dabei sein. Ja. Allerdings nicht. Also ich frage mal vielleicht ein paar Titel vor. Platz 1 natürlich ganz klar. One Piece 2, Volvo 13, noch nie gehört. Blackjack, Das ist ach, ja. eine Reime zum Auftragskiller, der ja so stereotypische Auftragskiller, also man kennt ihn, also er lächelt nie und sowas. Und dann nimmt er halt Aufträge von verschiedenen Mafia, Bossen und so weiter auf. Also es dreht sich alles um die Sache. Olli, wolltest du auch noch was sagen? Nee, das war so ein Okay. bestätigendes Aha. Gut, Platz 3 war Blackjack. Ich glaube, ein Ja, das Kartenspiel. ist. Kartenspiel. Genau. Das ist doch das mit dem Arzt, ne? Okay. Ein Arzt, dann kenne ich ein Monster, ist ein Manga Ja. mit einem Arzt. Den mag ich sehr. Bitte? Monster, kennt ihr den? Monster? Unbedingt lesen, Den kenne ich. beziehungsweise in den Anime-Serien sehen. Ich würde sagen, beinahe noch besser als Detektiv Conan. Schlagt mich. Er ist kurz und jede einzelne Folge ist der größte Cliffhanger aller Zeiten. Wow. Platz 4, der ehemals erfolgreichste Manga aller Zeiten, Dragon Ball. Platz 5, Achtung, ich versuche es zu lesen. Kuchura, Kazushika, Ku, Kamiari, Kuenmai, Hashutsujo. Puh. Ja. Platz 6, Detektiv Conan. 7 ist Naruto. Ich denke, dabei verlassen wir es mal. Ich muss kurz nochmal sagen. Haha, Naruto ist hinter Conan. Ha. Gut, danke. Entschuldigung, was ist Naruto? Danke, Clemens. Ich kenne glaube, ich man jetzt kann nicht, aber damit egal. Wäsche waschen. Ich glaube, es kommt vorne hin. Es war jetzt Conan Cast Ah. Opening. Entschuldigung, was ist Naruto? Hey, weißt du? Okay, ja, das wäre so die Ich Top 7. glaube, wir verlieren Hörer, ne? Es gibt auch Naruto und Conan-Fans. Bitte? Es Sowas gibt auch gibt's? Naruto und Conan-Fans. Bitte Ja, nochmal? wirklich. Nochmal lauter? Es gibt auch Naruto und Conan-Fans. Das war jetzt nicht Ich viel. zähle mich selber nicht Also dazu, aber ja. das ist ja polarisierend. In der Tat! Ja, schöne Wort. Ja, okay, ich würde sagen, bei der Top 7 belassen wir es. Außerdem fand im Conan-Forum noch ein Charakter-Contest statt. Dies war der fünfte, in Folge natürlich auch. Es ging darum, die Detektiv-Conan-Charaktere und Kaito-Kid-Charaktere haben sich gegeneinander gemessen und den beliebtesten Charakter bzw. den Sieger der Sieger ermittelt. Dies ging über viele Runden hinweg. Wir hatten auch einen Special, ja, Special Live-Conan-Cast zu bieten. Möchte jemand von euch mehr zum Character Contest sagen? Also gewonnen hat Conan Edelgarer, das möchte ich mal sagen. Oder? Yeah, zum ersten Mal. Das hätte ich ja schon früher erwartet. So direkt nach Shinichis Sieg in dem Jahr. Aber yay, endlich. Mhm. Ja, wie sah es denn aus mit euren Favoriten? Also meine Favoritin war ja dann Wermut. Sie hat dieses Mal aber nicht gewonnen. Clemens, Olli, Bianca. Ja, also ich hatte ja schon im Forum auch im Finale angekündigt, ich hätte es mir gewünscht, dass Shinichi zum zweiten Mal gewonnen hätte als erster Charakter, aber dem sollte nicht so sein. Und als zweites Favoritin dann im Finale hätte ich dann doch gerne Yukiko auf dem Siegertreppchen gesehen. Aber auch da wurde ich dann leider enttäuscht. Ja, unfassbar. Ja, also im Finale, da sah ich eigentlich auch Yukiko. Zu Beginn war sie ja sogar vorne. Ja, zu Beginn stimmen immer die random Leute ab. Und am Ende nochmal die, die meinen, mit ihrer Stimme nochmal alles raushauen zu können. Ja. Aha, wie heißen die random Leute? Ja, so nenne ich die, ja, die... Okay, gut, ja, also... Okay. Ja, also Yukiko fände ich auch sympathisch, wäre auch mal was anderes gewesen. Aber Conan ist ja jetzt auch als Protagonist, auch der Charakter, den man eigentlich am meisten sieht, doch verdient natürlich Sieger. Auch in Anbetracht der aktuellen Spoiler vielleicht, könnten ihm auch zugute gekommen sein. Aha. Und ja, ansonsten, Wermut ist natürlich immer irgendwo vorne, Halbfinale denke ich mindestens, gibt es ja nicht mehr, ich meine jetzt Viertelfinale mindestens. Und ja, ansonsten dachte ich vielleicht noch ein paar Organisationsmitglieder, aber die meisten, die scheitern auch schon früher. Und ja, es gibt auch ein paar Publikumslieblinge, die dann auch wieder früher ausgeschieden sind. Ich bin vielleicht nicht unbedingt derjenige, der immer die Publikumslieblinge gerne vorne sieht. Aber das ist unvermeidlich und ja, ich finde es immer interessant, wenn es ein bisschen anders ist, sagen wir mal so. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, also meine Favoritin ist ja eigentlich, wie jeder weiß, Wermut. Aber sie hatte ja auch schon mal gewonnen, was mich auch ganz glücklich gemacht hat. Und davor war ja jahrelang Conan mein Lieblingscharakter. Ich war schließlich 8, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken und Hals über Kopf in ihn verknallt. Also habe ich mich auch über Conan gefreut. Ja. Gut, Clemens hat schon leicht angedeutet, Shinichis Schub könnte auch auf aktuelle Fälle zurückzuführen sein. Ich würde sagen, in diesem Sinne schließen wir den Deutschland-Teil ab, wir schließen den spoilerfreien Teil ab und wir geben uns langsam aber sicher in Richtung Japan-Part. Marcel wird uns da weiterführen, Bianca und ich verlassen den Conancast vorerst, treten dann am Ende noch einmal ein und ich sage bis dahin viel Spaß beim Hören, viel Spaß bei dem Spoilern und ja, viel Spaß bei den Japan-Teilen und all den Abenteuern, die uns deutsche Leser und Booker noch erwarten. Tschüss und bis später. Okay, ciao Leute. Bis später. Ja, genau, und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Japan-Teil. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Einerseits wurde ein Filler ausgestrahlt, die Episode 737, eine verdächtige Promenade. Ja, also ich habe mir sie mal vorgenommen, diese verdächtige Promenade. Wir sehen die Detective Boys zu Beginn mit einem Herrn und dieser bringt ihnen scheinbar Frisbee bei. Wir kennen ja alle diese runde Plastikscheibe, die sich so in der Luft dreht und die man hin und her wirft und fangen kann. Da ist dann Conan auf einmal unterwegs, um diese Scheibe zu fangen. Aber unerwartet kommt plötzlich ein Hund, stürzt sich auf ihn oder nicht direkt, sondern benutzt Conan quasi als Körper, als eine Erhöhung, um dann von Conans Kopf aus mit dem Maul die Frisbee-Scheibe zu fangen. Ja, und dabei fällt Conan herunter und die Kleidung ist dann verschmutzt und der Hund leckt dann Conan schön das Gesicht ab. Dann kommt auch schon bald eine ältere Dame vorbei, die sich als die Großmutter des jungen Mannes da herausstellt und ihn eher zurechtweist, warum er denn sich wie ein Kind verhält und nicht mal ein bisschen vernünftiger ist. Und dann bemerkt sie auch, dass Conan ja völlig durch seinen Sturz seine Kleidung eben verschmutzt ist, seine Jacke. Er nimmt sie ihm ab und möchte sie eben waschen, reinigen, wenn seine Eltern nichts dagegen haben. So geht dann auch die ältere Dame, also die Oma des jungen Mannes, weg. Und so ist dann auch bald auch der Tag zu Ende. Am nächsten Tag kommt dann Detective Boyce zu der älteren Dame, um eben Connens Jacke abzuholen. Stattdessen finden sie dann eben im Flur ein Kopftuch, glaube ich, war das von dem jungen Mann, unten am Boden liegend, und gehen dann zu der Wohnung, wo sie dann die ältere Dame, die Oma des jungen Mannes, erstochen auffinden. Welch tragische Situation. Aber zuvor finden sie im Grundstück noch den Hund auf, der dann ja, irgendwie zu schlafen scheint, aber dann doch nicht schläft, sondern irgendwie betäubt wurde. Schlafmittel. Dann treffen sie noch auf zwei Personen, den Nachbarn der älteren Dame, der natürlich auch völlig schockiert ist und sich zunächst über diesen Lärm wundert, bevor er sieht, was geschehen ist. Und eine, ja, befreundete Hundehälterin, die auch da vorbeigekommen ist, um sich um den Hund zu kümmern oder ihm etwas vorbeizubringen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und so entwickelt sich auch der Fall und die Frage ist, was ist da geschehen? Und was hat es denn jetzt mit dieser verdächtigen Promenade auf sich? Das Ganze entwickelt sich im Anschluss dann zu einer, ja, Spaziergangsanalyse, wo sich denn diese ältere Dame vor ihrem eventuellen Tod aufgehalten haben könnte und wie es überhaupt zu diesem Mord kam. Denn schnell wird auch der junge Mann verdächtigt, also der Enkel. Tja, also ich fand den Fall ehrlich gesagt nicht interessant und fühlte mich da eher gelangweilt. Es ist nichts Besonderes, sage ich mal. Deswegen weiß ich nicht, wie ich auch weiter begründen soll, aber meine Bewertung wird sich auf 0 von 5 Frisbee-Scheiben läuft darauf hinaus. Oh, das ist ja wirklich hart. Aber ja, hat man schon so rausgehört, dass es dir nicht so gut gefallen hat. Nee, leider nicht, ja. Also hat mich wirklich nicht überzeugt und wenn ich ihn dann mit anderen Fällen vergleiche, dann ist er schon in der untersten Kategorie. Aber was auch auffallend ist, dass die Animationsproduzenten offenbar häufig auf den Hund kommen und auch entsprechend wohl Hundeliebhaber sind, weil wir hatten ja in der Vergangenheit ganz viele Hunde-Episoden, nicht? Wir hatten ja zum Beispiel Arthur Conan und Doyle ganz früher. Und der Meisterhund Kerr war, glaube ich, auch vor ein, zwei Jahren so ein Anime-Original. Also Hunde spielen auf jeden Fall eine ziemlich große Rolle. Und die Katze Goro als zweites Tier quasi, die Katze. Der Kater, pardon. Hast du diese sehr nicht so sehenswerte Episode denn auch gesehen, Olli? Ja, ich habe sie auch gesehen, weil ich grundsätzlich eigentlich mir alle Episoden angucke. Ich gehe auch da in Richtung von Clemens. Also ich habe die Episode, wie gesagt, komplett gesehen, den Fall auch verfolgt, aber war auch überhaupt nicht begeistert von dem Fall und dachte nur, ja, warum gucke ich das jetzt eigentlich? Also war schon mal am Überlegen, ob ich halt irgendwann zwischendurch abschalte, weil es mich auch überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich habe dann doch zu Ende geguckt und Ja, ich glaube, wir haben das eher unserer Berufung halber gesehen, um hier unseren Job zu leisten. deswegen habe ich auch die schlechteste Bewertung, die ich halt bislang vergebe und vergebe deshalb, weil es ja immerhin noch eine Episode von Conan ist und so, deswegen vergebe ich für meine Verhältnisse die schlechteste Bewertung mit einem von fünf Frisbee-Scheiben. Ja, okay, dann machen wir mal weiter mit einer hoffentlich besseren Episode. Weiter ging es nämlich mit den Episoden 738 und 739. Diesmal stammt das Material aus dem Manga und da hat man ja immerhin schon mal Hoffnung auf bessere Qualität. Und es ist ein Fall, der sich sehr um Kogoro Mori dreht. Da gibt es ja auch viele Fans von ihm und er steht mal im Mittelpunkt bei dem Fall, als Kogoro in der Bar saß. Auch ein typischer Zweiteiler aus dem Manga. Habt ihr beide den Fall denn geschaut? Ja, es beginnt, wie gesagt, wie Marcel schon gesagt hat, geht es in dem Fall viel um Kogoro. Er leitet uns auch gleich ein mit einer, ja, berühmten Filmszene, kann man sagen, denn er beginnt mit seinen Ausführungen, indem er sagt, ich bin Kogoro Mori, Privatdetektiv und helfe Menschen in Not und so halt diese Masche lässt er da von sich geben. Dann erzählt er halt, wie er von einer Bardame, die führt eine Bar und in dieser Bar befinden sich halt auch so die typischen Unterhaltungsgegenstände wie ein Billardtisch und eine Dartscheibe und sie hat Kogoro halt eingeladen als Privatdetektiv, weil sie eines Abends, während sie halt Dienst hatte, die Gäste bewirtet hatte, hat sie so ein Plopp-Geräusch gehört, als wenn jemand einen Champagner köpfen würde und das Seltsame war aber, dass zu diesem Zeitpunkt halt überhaupt kein Champagner serviert wurde. Ja, und weil das eben sehr mysteriös ist, hat sie Kogoro Mori halt eingeladen, dass er diesen Fall untersucht. In der Bar befinden sich dann unter anderem auch noch drei weitere Gäste, oder insgesamt sind es vier, und zwar ein Chef einer Abteilung, der Abteilungsleiter einer Firma, zusammen mit seinen drei Mitarbeitern, die halt dort, weiß ich nicht, ob die einen Geschäftsabschluss feiern oder so, oder den Geburtstag des Chefs oder so. Jedenfalls feiern die halt da in der Bar und jeder hat halt dem Chef einen Gegenstand als Geschenk mitgebracht. Da wären für den einen zum Beispiel ein sehr teurer Billardkö und dann der andere hat teure Dartpfeile mitgebracht und zwar aus Metall. Und die dritte Angestellte, die hat dem Chef ein Poster von Yoko Okino besorgt. Das wäre ja auch ein super Geschenk für Kogoro, nicht? Genau. Im Laufe des Abends kommt es dann halt dazu, dass ja die Abteilungsleiter dann noch einen Champagner bestellen wollen zum Schluss. Dann wird halt der Champagner von der einen Person sozusagen geöffnet mit dem bekannten Plopp-Geräusch. Und dann wollen sie halt alle anstoßen auf den Geburtstag des Chefs. Aber der Chef liegt nur stumm mit dem Kopf auf dem Tisch und es sieht halt so aus, als ob er schläft und dann wollen sie ihn halt wachrütteln und berühren ihn an der Schulter und dann fällt er plötzlich leblos zu Boden. Ja, die Todesursache wird auch schnell ermittelt. Es handelt sich um eine Vergiftung, weil man ein Einstichsloch halt an der, ja, am Hals des Opfers findet. Und dann wird daraufhin halt auch die Polizei gerufen und Megure und Takagi kommen zum Ermitteln. Und die Frage ist jetzt natürlich, wer von den drei Angestellten denn den Chef halt umgebracht hat und vor allen Dingen, wie denn die Tat überhaupt begangen wurde, denn die Gegenstände, die sie halt bei sich hatten, die waren zwar alle etwas spitz, wie die Dartpfeile oder der Billardkö, aber nachdem die Polizei diese Gegenstände untersucht hatte, wurde kein Gift daran gefunden. Ja, gegen Ende der Episode kommt dann halt die eigentlich interessante Szene, wo dann halt der Fall aufgelöst werden soll und Kogoro sagt, jetzt habe ich den Fall durchschaut. Ja, und dann fällt er plötzlich sozusagen schlafend. Dann sieht man sozusagen mal die Perspektive aus der Sicht von Kogoro. Und dann wird er halt später von der Bardame wachgerüttelt und fragt sich, hö, wo sind denn alle hin? Und dann sagt sie halt, ja, sie haben doch eben den Täter überführt und so. Und er weiß das natürlich nicht, weil er geschlafen hat und denkt sich, ja, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Und ja, das, was mich persönlich an dieser Stelle halt auch fasziniert hat, ist, dass wir wirklich die Fallauflösung halt nicht sehen in dem Moment, sondern wir wachen genau wie Kogoro auf und wissen nicht, wer der Täter war, was passiert ist. Das wird ihm dann nämlich alles von der Bardame im Nachhinein nochmal geschildert, die dann natürlich denkt, dass Kogoro sie halt testen will. Ja, ich fand das auch sehr schön, nicht, dass der Zuschauer praktisch zusammen mit Kogoro schlafen geschickt wird. Ihm wird schwarz vor Augen und als ihm das Bild wiederkommt, ist praktisch der Fall schon gelöst. Und der Zuschauer merkt dann selbst, wie es sich anfühlt für Kogoro, dass er praktisch so verwirrt ist. Alle wissen, wie der Fall ausgegangen ist, nur er nicht. Und dass er dann praktisch als doof dasteht. Da merkt man auch mal, warum er immer diese doofen Aussagen macht. Und ja, dann muss man selbst erstmal blicken, wie der Fall denn eigentlich tatsächlich gelöst wurde. Und wie hat dir der Fall gefallen, Olli? Ja, also wie gesagt, aus der Sicht von Kogoro Mori mal den Fall zu erleben und dann eben auch, ja, diese Überraschungsmomente zu haben, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und deshalb vergebe ich eine Bewertung von 4 von 5 Dartpfeilen. Ja, ich würde mich den 4 von 5 auf jeden Fall anschließen. Ich fand wirklich herausragend, dass man mal so eine andere Perspektive gewählt hat und ich finde auch, das könnte man viel öfter machen. Also man könnte zum Beispiel so einen einfachen Detective-Boys-Fall super aufwerten, indem man einfach mal aus der Perspektive von zum Beispiel Mitsuhiko erzählt, der ja immer in Ai verliebt ist oder manchmal auch in Ayumi vielleicht und der dann immer so ein bisschen auf die rüberschielt oder so und währenddessen halt der Fall gelöst wird und das praktisch aus so einer Gesicht des Ahnungslosen gemacht wird. Und das Besondere an der Episode war ja auch, dass Kogoro jeweils im Anime den Einleitungssatz gesprochen hat, also im Opening, wo er immer sagt, bla bla bla, dieser Fall erwartet uns jetzt. Das hat er in den beiden Teilen gemacht. War, glaube ich, auch das erste Mal, nicht, dass er es gemacht hat. Ja, ja, das war das erste Mal. Also wirklich die Folge wirklich ganz und gar auf Kogoro ausgerichtet. Ja, ich würde auch insofern sagen, der Anime ist hier sogar noch dem Manga zu bevorzugen, weil es eben den Sprecher noch gibt, also diesen Bonus von Kogoro. Von daher, ich habe ja auch die Manga-Fassung gesehen von einem Jahr gelesen und ich würde hier durchaus den Anime der Manga-Fassung vorziehen. Nur der Fall ist halt ein bisschen unspektakulär, also relativ normal, 3 Verdächtige, 3 Kapitel, 2 Episoden und jetzt nichts Besonderes, aber die Perspektive wertet den Fall wirklich ungemein auf. Also ich muss auch sagen, wenn ich diesen Einstieg, erinnere ich mich noch, gesehen habe, ist einfach wirklich ein anderer Look, ne? Und das macht ihn einfach schon besser als die Anime-Originalfolge zuvor, nämlich 737. Allein das schon wertet das ziemlich auf. Und ja, ich bin sicher gespannt. Ich werde mir das sehr gerne anschauen und mir dann auch eine Meinung dazu bilden. Und mir gefällt auch eben dieser Fokus auf Kokoro Mori und auch seine Kleidung mit dem Kontrast eines dunklen Hemdes und einer hellen Krawatte. In dem Fall war es, glaube ich, rosa im Anime. Ja. Ach ja, jetzt wo du das ansprichst und die Kleidung. Er will ja so am Anfang in der Anfangsszene so sehr cool wirken, macht so seine Einleitung, ich bin Kokoro Mori, ein Privatdetektiv. Ja. Und dann wird er irgendwie zweimal gestört. Also das zweite Mal weiß ich noch von Conan mit seiner nervigen Stimme. Und das war sehr gut, fand ich. Was ich nur ein bisschen merkwürdig fand, also okay, es ist halt ein Manga und ein Anime, aber dass Conan wieder da einfach mal in der Bar rumlungert bei dem Fall. Also erstmal ist es ja eine Bar, wo nur Alkoholisches mehr oder weniger angeboten wird und einfach so ein 7-jähriges Kind oder wie alt er jetzt ist, reinzulassen. Und dann kommt auch noch der Mordfall hinzu, also Alkohol und Mord. Ja, das ist realitätsfern, ja. Aber Conan ist eben ein Spezialfall. Ja, Megure hätte da mal ein bisschen eingreifen müssen, finde ich. Da war ja letztens auch so ein Anime-Original, wo das tatsächlich ein bisschen gemacht wurde von Takagi. Genau, nicht? Dieser... Der hat ihn da immer rausgeschmissen. Bei der Messe da, bei dieser Modellmesse. Genau, bei dem Fall. Genau. Ja, mit der Eisenbahn. Ja, richtig, genau. Da wurden die einfach aus diesem Verhörzimmer rausgeschickt. Ja, also auf einen nicht so guten Filler-Einteiler folgte also ein sehenswerter Zweiteiler aus dem Manga, mal aus der Perspektive von Kokoro. Allein deswegen sollte man den sich schon mal angucken. Und dann kommen wir mal zu den Episoden danach. Es ging ja dann weiter mit einer Wiederholung. Und man hat scheinbar wieder dran Gefallen gefunden, Filler zu wiederholen. Denn es wurde Episode 97, der Abschiedsweinmord, oder die deutsche Episode 103, erstens kommt es anders, wiederholt. Und dann kam gestern schon der erste Teil von einer weiteren Manga-Umsetzung, die da heißt, auch Ran brach im Bad, zusammen. Ist auf jeden Fall schön, dass Ran mal ein bisschen mehr in den Fall involviert wird, weil sie ist ja wirklich so ein bisschen zum Nebencharakter verkommen, finde ich. Ja, und danach geht es dann weiter mit zwei einteiligen Anime-Originalen. Bisher waren ja die letzten Anime-Originale alle Einteiler. Leider, ich finde ja auch, die Mehrteiler sind ein bisschen besser, nicht? Und es kommt zunächst ein Fußballfall, passend zum Start der Fußball-WM, denn die WM startet am 12. Juni. Und zwei Tage später kommt am 14. Juni Episode 742 mit dem Titel Die Abmachung mit der J-League. Und die J-League, das ist ja die japanische Fußballliga. Und da hat man sich eine ganz besondere Kooperation überlegt. Und zwar ist da ein Fußballspieler von der Mannschaft Urawa Red Diamonds. Und der übernimmt die Sprechrolle. Also man hat da schon erste Bilder aus der Episode gezeigt und wie er da im Synchronstudio ist. Und er spricht da offenbar einen Charakter mit seiner Stimme nach, der auch ihm nachempfunden ist. Also er selbst tritt wohl auch in der Episode auf. Ja, und dann geht's noch mit einem zweiten Filler weiter. Da habe ich mal draus gemacht, ein Zufall kommt selten allein. Also es geht um offenbar zwei Zufälle, die sich überhäufen. Und ja, mir ist dazu noch nicht bekannt, aber schauen wir auch mal, was da kommt. Wir hatten ja den Titel schon mal so ähnlich im deutschen Anime, und zwar mit auch einem Fillerfall war das damals. Dieser Titel hieß ja damals im deutschen Anime, ein Unfall kommt selten allein. Genau, ich wollte es so ein bisschen als Anspielung darauf praktisch machen. Also eigentlich, die Übersetzung ist ein bisschen anders, das heißt praktisch, zwei Zufälle häufen sich oder so ähnlich. Aber ich habe dann einfach mal ein bisschen rumgespielt damit. Ich finde es ja auch immer ganz schön, wenn man so ein bisschen abweicht oder so kleine Späße reinmacht. Und das haben ja auch die deutschen Anime-Übersetzer auch sehr gut immer gemacht mit der Umsetzung. Ja, und nach diesen zwei Fillern geht's dann mit einer weiteren Manga-Umsetzung weiter. Und da treffen dann Sonoko und ihr Freund Makoto das erste Mal auf Sera. Das wird auch ganz interessant, weil, ja, Sonokos Freund Makoto hat erstmal mitbekommen, dass Sera auf einmal aufgetaucht ist und hält sie natürlich für einen Jungen. Da gibt's wieder diese Verwechslung. Und denkt, dass sich Sera an Sonoko ranmacht. Also, da treffen dann schon mal die Kampfkünste aufeinander zwischen Makoto und Sera. Und die gehen zusammen dann auf einen Bowling-Ausflug. Und ja, da wird man auch sehen, ob es da wieder einen Mord gibt. Wahrscheinlich. Ja. Dann sind wir auch erstmal mit dem Anime durch. Dann kommen wir mal zum japanischen Manga, also zu den aktuellen Spoilern. Und den Teil überlasse ich mal Olli und Clemens, denn ich verfolge ja wie Kevin und Bianca die Spoiler nicht so. Ja, also im Kapitel-Spoiler-Bereich, da gab es ja jetzt zwei Also in diesem Mai sind tatsächlich nur zwei neue Kapitel erschienen, aber die hatten es in sich, denn es geht ja hier um die Fortführung eines sehr wichtigen Falls. Wir haben ja schon letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen oder angedeutet und jetzt können wir ein bisschen weitererzählen, was so passiert ist. Da haben wir einerseits die Szene im Haus der Familie Kudo, wo dann gegen Ende hin Subaru Okiya und der Mervin gegenüber sitzen. Und dann auch die andere Szene am Raiha Bergpass, ein erinnerungsträchtiger Ort, an dem ja damals der FBI-Agent Shuichi Akai vermeintlich oder tatsächlich gestorben ist. Das wird sich ja jetzt in diesem Fall klären. Ja, und da sind eben Jody, Starling und Andrew Camel unterwegs in ihrem Mercedes-Benz und die werden dann von irgendwelchen mysteriösen Fahrzeugen verfolgt. Tja, und wie es sich dann weiterentwickelt, das wurde dann in diesen zwei Kapiteln im Mai, hat sich dann herausgestellt. Das hängt ja eigentlich alles zusammen, denn scheinbar ist ja Bourbon mit bestimmten Personen in Verbindung. Da sind auch mysteriöse Personen vor dem Haus der Familie Kudo. Der Subaru Okiya wird ja von Bourbon konfrontiert, dass er Shuichi Akai sei und die Maske abnehmen soll. Aber dann nimmt er stattdessen seine Mundschutzmaske ab, und das Ganze wird ein bisschen belustigt. Und im Hintergrund läuft ja dann noch die Academy Awards Verleihung, in der Realität auch eben als Academy Awards bekannt. Also wieder eine Anspielung an die Oscar-Veranstaltung. Und da wurde eben Yusaku Kudo auch ja nominiert für das Best Adapted Screenplay. Also das beste Drehbuch nach einer Romanvorlage, soweit ich das weiß. Ja, dieser Fernseher ist in dem Raum mit Subaru Okiya und Bourbon ziemlich laut und der spielt anscheinend dann auch noch eine Rolle. Denn es stellt sich eben heraus, dass es sich ja bei diesem Subaru Okiya in dem Haus um Yusaku Kudo handelt, in Verkleidung. Und ja, Conan Edogawa sitzt in einem anderen Raum und soll ihm dann quasi alles zusagen, was er wissen muss, da ja Yusaku Kudo natürlich nicht unbedingt informiert ist über diese ganze Situation, worum es eigentlich hier geht bei dieser Konfrontation. Ja, so ist er damit verbunden über ja, einen Stimmverzerrer im Mundschutz. In der Maske. Andererseits, als er eben diese abnimmt, konnte er geschickt, als er mit der Hand seinen Mund verdeckt hat, durch die Lautsprecher, die irgendwie installiert wurden, Bourbon täuschen, als ob er weiterhin reden würde. Dabei ist es eben nur über den Lautsprecher und Conan mit seiner Fliege, mit seinem Stimmtransposer. Ja, und somit konnten sie ihn in diesem Fall täuschen, während es plötzlich die Verfolger am Raiha Bergpass immer bedrohlicher werden und auch der Reifen beschädigt ist von Mercedes und Camel und Jody da Schwierigkeiten haben. Plötzlich hören sie eine Stimme von der Rückbank des Fahrzeuges und sehen da einen Mann, der ihnen sagt, ja, aufmachen, also das Dach. Ja, und dann stellt sich heraus, Shuichi Akai sitzt einfach mal auf der Rückbank des Mercedes und wurde vorher überhaupt nicht entdeckt. Interessant. Und das war auch sehr diskussionsreich im Forum, soweit ich weiß, wie denn Shuichi Akai da unbemerkt hingekommen sein könnte. Und er gibt ihnen dann klare Befehle, also Dach auf, und die Personen in den Fahrzeugen hinten sehen dann Akai, entdecken ihn, und das wird dann sofort an Bourbon weitergeleitet, der anscheinend offensichtlich jetzt mit diesen Leuten in Kontakt steht und sie beauftragt, Akai weiterzufolgen und nicht aus den Augen zu verlieren. Tja, und Akai, der wartet dann auf eine etwas längere gerade Strecke, um dann mit der Pistole, die er herausnimmt, also er verlässt sich auf Camels Fahrkünste und das Fahrzeug stabil zu halten, um dann auf den Reifen der Verfolger zu schießen. Daraufhin dreht sich eben ein Wagen der Verfolger um und blockiert die Straße, dass die anderen auch nicht weiterfahren können und die fahren quasi in das andere rein und die bleiben dann stehen. Der Unfall wird natürlich sofort an Bourbon weitergeleitet, der plötzlich völlig perplex schockiert ist über die Situation, weil er bemerkt hat, Subaru Okiya hat anscheinend nicht irgendwie eine Maske oder steht nicht in Verbindung mit jemandem. Also er wurde gut getäuscht. Und auf der anderen Seite, Shuichi Akai ist ja gar nicht Subaru Okiya anscheinend, weil er ja woanders ist, nämlich am Raiha Bergpass und scheint zu entkommen durch diese Aktion. Doch dann kommt plötzlich Shuichi Akai, gibt er den Befehl an Cable, fahr zurück. Dreh dich einfach mal um, direkt auf die Verfolger zu. Tja, da fährt er dann hin, bleibt stehen und er bittet dann um einen Tausch. Diese Agenten, kann man vielleicht sagen, diese Anzugsleute, bekommen dann plötzlich die Pistole, anscheinend die Rikumichi Kusuda für seinen Selbstmord verwendet hat. Tja, und stattdessen kann er kurz mit Bourbon telefonieren. Das macht er dann auch und dann plötzlich fällt ein Name frei, also für Null, glaube ich, ne? So dieser Spitzname Furuya. Ja, anscheinend hat Akai weiß über die richtige Identität Bourbons und dann stellt sich heraus, ja, irgendwas stimmt da nicht. Bourbon scheint irgendwie etwas mit diesem Geheimdienst oder was es ist zu tun zu haben und macht Bourbon klar, dass er ihn nicht als Feind haben möchte, denn sie haben anscheinend auch gemeinsame Ziele und dann entschuldigt er sich für irgendeine Tat oder Sache in der Vergangenheit. für eine Person mit Ihn, die als Ihn bezeichnet wird, was eventuell natürlich auch Wataru Date sein könnte. Ja, und so endet auch die Situation, dass Bourbon eben das Haus der Familie Godo verlässt, mit der Überzeugung wahrscheinlich, dass Subaru Okiya ein ganz normaler, friedlicher Student ist, der Toto-Universität und Shuichi Akai irgendwo draußen unterwegs ist. Tja, und wie es weitergeht, das erfahren wir wahrscheinlich erst im Juni, also bleibt dran, es hört sich interessant an und jetzt überlasse ich mal Olli das Wort. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas übersehen habe und was du eigentlich davon hältst. Ja, also du hast ja schon soweit alles gut zusammengefasst. Was man eventuell jetzt noch erwähnen könnte, wäre dann das Ende vom Fall 897. Die Endszene, wo Amuro wieder im Café Puro arbeitet und Conan halt reinkommt und ja sozusagen mit Amuro wahrscheinlich ein Gespräch anfangen wird. Genaues wissen wir nicht, denn genau da endet halt die Szene und wir müssen dann sozusagen auf das nächste Kapitel warten. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel, ein sehr interessanter Arc halt, dass jetzt sozusagen die Rückkehr von Akai abgeschlossen ist. Ich freue mich wirklich, dass er wieder da ist und halt die Tatsache, ja, dass er jetzt auch am Reiha Bergpass wieder kommt, also quasi auch da, wo er gestorben ist, hat mich schon wieder stark an Sherlock Holmes erinnert, weil ja auch Sherlock Holmes bei den Reichenbachfällen gestürzt und wohl später auch dann wieder auferstanden ist. Also haben wir wieder eine Parallele zwischen Conan und Sherlock Holmes, was Aoyama ja gerne mal als, ja, Vorbild sozusagen nimmt. Tja, fast als wäre Akai nie weg gewesen. Kann man auch schon sagen, dass er eigentlich nie weg war, oder? Ja, interessant ist dann natürlich jetzt noch die Frage, was aus Subaru Okiya wird, da ja aufgeklärt wurde, dass Okiya sozusagen die zweite Identität von Akai war während seiner Abwesenheit. Und es ist die Frage halt, ob Akai jetzt als Akai aktiv ist oder ob Subaru nochmal als Subaru auftaucht. Das wissen wir halt alles noch nicht. Es wurde nur von Conan kurz angedeutet, weil Yusaku fragt ihn ja am Ende, ja, was ist denn jetzt nun mit diesen FBI-Agenten? Und da meint ja Conan, ja, er muss wieder zurückkommen hier, um auf jemand besonderen aufzupassen. Und dann schaut er rüber zu Hiroshi Agasas Haus und dann denkt man natürlich, ja, wahrscheinlich kommt also Subaru Okiya wieder, also wahrscheinlich lebt er wieder undercover, wegen Ai. Ich find's auf jeden Fall, ja, sehr schön, dass jetzt endlich dieser vermeintliche Tod von Akai aufgeklärt wurde nach so vielen Kapiteln und Bänden und dass wir da jetzt auch endlich Klarheit bekommen haben und auch, dass wir mehr über Amuro halt an sich erfahren haben. Also, dass er sozusagen nicht zur Organisation gehört, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das hat schon ein bisschen überrascht. Für viele ist das ja auch eine Enttäuschung gewesen, kann man sagen. Die haben eigentlich eher, wollten Amuro oder Bourbon eher auf diese böse Seite haben, wirklich als einen Konkurrenten, der bedrohlich ist, nachdem Jin eher passiv geworden ist, nicht mehr in den Vordergrund kam und eher so Bourbon der Spürhund ist, der wirklich aktiv in die Front geht, konfrontiert, provoziert. Ja, und jetzt auf einmal scheint wieder alles zunichte zu sein. Aber ich denke, wir erwarten auf jeden Fall noch einen größeren Organisationsfall, einen wirklichen. Vielleicht auch mit diesem neuen Mitglied, ne, das angekündigt wurde. Ja, die interessante Frage ist ja auch immer noch, was uns dann in Kapitel 900 erwarten wird, weil wir ja immer noch im Kapitel 897 sind und hier schon einiges aufgeklärt wurde. Vielleicht wieder so eine Art Auftakt, vielleicht kommt auch wieder so eine Flashback, so eine Rückblende über die Vergangenheit, das wäre ja auch mal wieder interessant, hatten wir schon lange nicht mehr so eine zusammenhängende Geschichte wie Mord in New York oder so etwas. Das wäre vielleicht auch mal aufklärend und könnte auch wieder für diesen neuen Organisationsfall vorbereiten. An sich fand ich jetzt auch nicht unbedingt so prickelnd. Ich hätte auch schon gern Bourbon wirklich als Organisationsmitglied gesehen. Als er im Geheimdienst ist, es ist, wie man es nimmt, im Auge des Betrachters. Für den einen gut, für den anderen nicht so toll. Es kommt darauf an, wie sich das Ganze jetzt nochmal entwickelt, wie das Ganze abgeschlossen wird und ausgeht. Also abschließend würde ich jetzt einfach mal eine Bewertung vergeben für die Wiederauferstehung rund um Akai und würde mich da auch durchaus für die volle Punktzahl hingeben und zwar 5 von 5 Akai-Mützen zu ehren, dass er wieder da ist, weil ja, es wurde wirklich viel aufgeklärt und es war auch spannend, diese Verfolgungsjagd und wie dann Akai im fahrenden Auto einen Reifen zerschossen hat oder so auf die Entfernung und oder Camels Freudentränen. Ja. Und seine Fahrkünste, die ist auch immer wieder schön zu sehen, seitdem er einmal in dem damaligen Krankenhausfall die Bombe entsorgt hat, über die Brücke, hat man ja auch nicht mehr so viel gesehen. Ja, und an sich würde ich erstmal, also aus meiner Sicht noch hier an diesem Fall keine volle Punktzahl vergeben. Ich schwanke noch so, also zwischen 3 oder 4, weil ich denke, da gibt es, denke ich, noch einen Fall von Aoyama, der mehr kann als dieser. Er hat hier einiges aufgeklärt und diese schöne Action-Szene, also mal ein bisschen Verfolgungsjagd, hat man ja auch nicht wirklich so oft. Das bringt natürlich Pluspunkte. Das heißt, ich würde hier vielleicht noch knapp auf 4 von 5, was gebe ich? Vielleicht Academy Awards, ja, oder Oscar-Figuren, wenn man das sagen kann, geben, ja. So viel dann wohl zu den Kapitelspoilern und ich bin gespannt. Also ich erwarte da noch eine Steigerung. Also den Fall würde ich jetzt nicht nur aus meiner Sicht noch nicht ganz so hoch sehen, weil ich denke, da gibt es noch vielleicht noch was viel Interessanteres. Zum Beispiel die Vergangenheit oder das neue Organisationsmitglied. Ja, und damit haben wir jetzt auch alles durchgehabt, nicht? Den Anime, den Manga. Und dann holen wir mal wieder Kevin und Bianca zurück. Darf man schon mit euch reden? Ja, wir sind Ja, durch. klar. Wir Okay, sind gut. durch. So, hallo. Yo, hallo Leute! Ja, schön, dass ihr alle noch da seid, falls ihr noch da seid. Alle, die den japanischen Teil überlebt haben, hören jetzt das Outro, das normalerweise Philipp sagen würde. Und weil wir jetzt Philipp erwähnt haben, grüßen wir ihn jetzt ganz herzlich. Schade, dass er heute nicht dabei war. Liebe Ja, Grüße, liebe Philipp. Grüße. Schöne Liebe Grüße. Wir Grüße. Ja, bis zum nächsten Hören, Ja, ja. ohne Ja. dich läuft's einfach nicht so gut. Er soll jetzt die Verweise Nö, machen. es geht nicht. Aber ja, was ohne Philipp geht, das sind die Verweise. Und die möchte ich gerne vortragen. Wir haben ein Wiki, conanwiki.org. Wir haben ein Forum, conanforum.org. Conan News, da hört ihr den Podcast vielleicht. conannews.org. Falls ihr ihn nicht dort hört, vielleicht auf iTunes. Da findet ihr uns unter Conancast und ja, YouTube Die Social Media, genau. gibt es uns als Conan News, facebook.com/ConanNews, twitter.com/ConanNews. Das reicht. Ich wünsche euch einen guten Abend. Jo, auch einen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Tschüss. Alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Cast und vielleicht und hoffentlich wieder mit Philipp. Und bleibt sicher. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir verlieren Hörer, ne? Es gibt auch Naruto und Conan-Fans. Ja, okay, dann schneiden wir raus.